Wo aber die Vorfixation beim jüdischen Willen nicht zum Kommandoruf an den Gesamtorganismus, zu tätigem Bemühen wird, sondern nur im rastlosen Getriebe endlos weiter Menschen und Dinge bewegt, da wird diese am Gesamtorganismus unverbrauchte Kraft begreiflicherweise rastlos unermüdlicher Beweglichkeit ungeteilt zugutekommen und ihr mithin jene Gesamtkraft zuströmen, die nun einmal aufgrund menschlicher Organisation ein normales Gehirn zu leisten imstande ist. Und wie der leerlaufende Motor viel länger und schneller laufen kann als jener, der reale, materielle Widerstände überwindende Arbeit leistet, so wird der jüdische Geist rege und überwach sein und bleiben, wo der arische, in naturgewolltem Tun verbraucht, müde und ruhebedürftig aussetzen muss. Wer die beiden Grundgestalten sich recht lebhaft vor Augen führt, wer bedenkt, wie Tätigkeit und Wachstum der arischen Geistesgestalt im Erobern und sich hineinarbeiten ins nährende Erdreich besteht, über welchem dann auch die Gestalt im Luftbereiche langsam anzuwachsen vermag, während jüdischer Geist im Weiterrollen von feststehenden arischen gehindert würde und diesen mithin bewegen muss, sich von ihm überrollen zu lassen, auf dass er, der Bewegliche, wachse und gedeihe, der kann abermals aus unserer grafischen Symbolik alle Antworten und Lösungen, deren es hier bedarf, ablesen gewinnen. Jedenfalls aber werden wir im Verlaufe noch des Öfteren einsehen lernen, dass der arische Respekt vor der jüdischen Willenskraft ebenso töricht ist wie die jüdische Verachtung arischer Willenlosigkeit. Und wie das Kausalitätsproblem von Hume auf das Missverständnis eines post hoc ergo propter hoc zurückgeführt wurde, werden wir den Irrwahn von der jüdischen Überlegenheit auf die Formel ante hoc ac post hoc ergo supra hoc, zu Deutsch vor dem Schaffen einsetzend und nach dem Schaffen wieder einsetzend, also darüber, nicht stehend, sondern rollend zurückführen. Denn die Hauptsache, die schaffende Tat, bildet in der Tätigkeit des Juden das mit verächtlicher Geringschätzung eingefügte Zwischenglied arischer Gestaltung, die der Jude beherrscht, dieweil er mit seiner Kopfarbeit dem Handarbeiter Bearbeitungsmaterial verschafft, weitergibt, dem nächsten Handwerker abermals verschafft, wieder weitergibt und so fort, bis das vollendete Ganze der schaffenden Hand entrissen, en gros und en detail vom beweglichen Beherrscher der menschlichen Arbeit den Konsumenten geliefert wird, bei welcher Lieferung das eigentliche große Geschäft erst beginnt. Schon in dieser fliegenden Übersicht über das heutige kapitalistisch-maschinelle Wirtschaftsleben haben wir die erste Ahnung gewonnen, was herbeizuführen das Judentum stets beflissen sein muss: Ausnützung der Genügsamkeit des in seiner gestaltenden Tätigkeit vollauf befriedigten und also anspruchslosen schaffenden Geistes, der, falls er sich der Welt- und Wirtschaftsordnung beweglichen Geistes fügt und einordnet, mechanisiert, um die volle Nutznießung seines Tuns vom beweglichen Ausbeuter geradezu betrogen wird. Und ist auch das Glücksgefühl nach getaner Arbeit in einem höheren Sinne des Wortes Lohn, der reichlich lohnet, steckt der bewegliche Geist in verschmitzter Ausnützung solch seelischer Verfassung den hauptgewinnschaffenden Bemühens der Menschheit grinsend in seine Taschen, so ist ganz eigentlich das zur Wirklichkeit geworden, was die Bibel im Jakob-Esau-Gleichnisse so tiefsinnig versinnbildlicht hat. Esau, der schaffende, fassende Geist, ist von Jakob, dem beweglichen Händlergeiste, um seine Erstgeburt betrogen worden. Die Erstgeburt aber ist im erkenntniskritischen Lichte das aller Beweglichkeit vorangehende und voranstehende menschliche Schaffen, das Linsengericht aber ist Symbol für den schmachvollen Betrug, der an dem begangen wird, der durch die ihm vom Beweglichen zugedachte Bezahlung um den wahren B- und Ertrag seines schaffenden Bemühens gefoppt und betrogen wurde und wird. Es ist unglaublich, wie selten noch dies erschütternde Gleichnis für den ewigen Betrug des Händlergeistes am werktätigen Weltgestalter wirklich verstanden wurde, dank der fluchwürdigen Ehrfurcht und Feierlichkeit, mit der der christlich erzogene Mensch von Kindesbeinen an die Heilige Schrift zu lesen gewohnt ist. Die Aufgabe dieses Buches ist es keineswegs, die historische Arbeit zur Ergründung des werdenden, respektive überall und immer unverändert gleich gebliebenen Judentums zu leisten. Hier liegen uns in den Untersuchungen Delitzsch, die große Täuschung, namentlich aber in dem grundlegenden und geradezu erlösend wahrhaftigen Buche Der falsche Gott von Theodor Fritsch die entscheidenden Erkenntnisse vor. Und was wir späterhin bei der Besprechung des Unheils und der Verwirrung, der Protestantismus und der Katholizismus dank der trostlosen Aufrechterhaltung der Verschmelzung von Altem und Neuem Testament anheimgefallen sind, noch ausführlich zu besprechen haben werden, sei in diesem Zusammenhange vorwegnehmend ausgesprochen. Was beweglicher Geist am Schaffenden verbricht, es ist, sofern man richtig und von christlicher Tradition unverwirrt zu lesen vermag, aufs Schönste aus den Mähren und Geschichten des Alten Testaments herauszulesen. Das Mittel aber für den beweglichen Geist, den Schaffenden zu unterjochen, war, ist und wird in alle Ewigkeit Betrug und Schwindel, Täuschung und Übervorteilung, Foppen und Verwirren, Ausnützen und Mechanisieren sein und bleiben. Und da zu Urzeiten schaffendem Geiste zum ersten Male jene Vergewaltigung und Enterbung zuteil wurde, ist es verwunderlich, wenn Verzweiflung, erstes Aufdämmern furchtbaren Betrogenseins, Ratlosigkeit vor der so anders gearteten, immer wieder entschlüpfenden Beweglichkeit zur befreienden Tat, zur verzweifelten Selbsthilfe, zum ersten Mord in der Welt hinführen musste, den der bewegliche Geist sich unschuldig stellend und in der gut gespielten Empörung des nie zu entlarvenden Schwindlers der ganzen Menschheit als Brudermord und Verbrechen einzureden und aufzuschwatzen wusste? Wahrlich, wer mit uns begriffen hat, dass derselbe bewegliche Geist, der uns heute noch die Welt verstört und vernichtet, schon damals waltete, da er die Welt im Lichte seines Denken darzustellen wusste, wird die alten Mythen mit ganz anderen Augen zu sehen und zu deuten wissen, jedenfalls aber nicht mehr die Deutungen des beweglichen Geistes unüberprüft und kritiklos entgegennehmen.